Nee, also das ist nun wirklich Käse, Oschi. Wieso? Zarathustra. Von wegen Aufbruch ins große Morgenrot. Er hat sich aber bis jetzt immer gut gemacht bei Science Fiction, Herr Benedix. Na, na. Und ist das vielleicht Science Fiction, was wir hier machen? Ich hoffe es immer noch. Credo quia absurdum. Nanu Fleming, fromm geworden vor Tores Schluss. Ein Mensch kann manchmal nicht verstehen, trifft ein, was er vorausgesehen. Wie soll Ihr Werk überhaupt heißen? Da steht kein Titel drauf. Ich dachte zuerst an Ex Ovo, aber das geht wohl nicht. Wieso? Haben Sie Angst, die Pointe vorwegzunehmen? Schlimmer, Peter Bams Erben könnten Tantiemenansprüche geltend machen. Ja, das wär's. Was ist das? Strawinski, Feuervogel. Oh, wenn das nicht passt, wie die Faust aufs Auge. Mhm. Feuervogel. Herr Fleming, Sie hören uns? Ja. Wie finden Sie den Feuervogel als Musikvorschlag? Oh, eigentlich ausgezeichnet, Herr Benedix. Ich hätte da gleich auch einen Titelvorschlag. Herr Benedix, wenn ich kurz in den Regieraum... Bitte, Herr Fleming. Danke. Einen Augenblick, meine Herren. Ja. Hätte sich das auch früher überlegen können, der Papiertiger. Wenn er jetzt noch lange diskutiert, dann brauchen wir gar nicht mehr anzufangen mit der Aufnahme. Schnappst du dir überhaupt, deinen Zeitungshainer ans Mikro zu lassen? Dass Autoren eigene Texte schlecht lesen, daran hat man sich ja gewöhnt. Naja. Aber dass sie sich jetzt schon selber spielen. Die treiben den Authentizitätsfimmel wirklich bis zum galoppierenden Dilettantismus. Oh. Ja, ja. Sorgen haben wir, was? Dass dies hier womöglich die letzte Hörfunksendung der Weltgeschichte wird, enthebt uns ja nicht der Verpflichtung zur Qualität, Herr Kollege. Das haben Sie wieder sehr schön gesagt, Herr Kollege. So, so, ich glaube, wir können jetzt, meine Herren. Wir ist entzückend. Wenn Sie bitte kurz ansprechen wollten, Herr Fleming. Ansprechen? Ah, also zur Probe. Hier? Ein bisschen zurück, Herr Fleming. Und nicht so oft das Mikro pusten, ja? So, bitte. Na, das war schon sehr begabt. Sternvogel? Oder wie es dazu kam? Ein szenischer Bericht. Sternvogel ist jetzt der endgültige Titel, meine Herren. Wir dachten es uns, ja? Ja. In Ordnung, Herr Fleming. Es läuft also so, dass wir zuerst die Musik hochziehen, dann Ihren Text drüberlegen und anschließend ausblenden, klar? Wir nehmen dann gleich auf. Spielen Sie mir die Musik rein, oder? Nein, Herr Fleming, wir mischen später. Es könnte ja sein, dass wir schneiden müssen. So ein, zwei Dutzend Mal. Auf Zeichen, Herr Fleming. Herr Fleming, ich sagte, Sie bekommen mein Zeichen. Ach so. Durch die Scheibe da? Nee, für Einschreiben. Also Presse. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Studio. Ja. Herr Fleming, Achtung. Sternenvogel. Oder wie es dazu kam. Ein szenischer Bericht. Bericht für wen? Wer wird ihn hören? Warum also dieser Bericht? Etwa weil noch eine Chance besteht, den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen, den tödlichen Countdown zu unterlaufen? Machen wir uns nichts vor. Diese Chance ist gleich null. Barmherzige Lügen würden die Schrecken des Endes nur vergrößern. Blicken wir ihm also ins Auge und rekapitulieren wir, auch wenn es sinnlos scheint. Hier blenden wir dann den Strawinski aus. Sehr schön, Herr Fleming. Wir lassen das stehen. Über kleine Schnitte da und dort können wir nachher reden. Diese Leute schmuggeln ihr Leitartikel-Pathos noch durch jeden Hintertürschlitz. Wir nehmen jetzt noch den kurzen Überleitungstext auf, gleich mit Anschluss Chefredakteurszene. Alles klar? Ja, so. Also, bitte auf Zeichen. Ich hatte von Anfang an mit der Sache zu tun. Aber was heißt von Anfang an? Wann es wirklich begann, lässt sich nur vermuten. Es hängt vom Blickwinkel jedes Einzelnen ab. Vielleicht vor ein paar tausend Jahren, wenn man ein Geistlicher ist. Vielleicht vor ein paar tausend Millionen Jahren, wenn man das besitzt, was wir vor wenigen Wochen noch als wissenschaftlichen Verstand bezeichneten. Soweit es mich betrifft, begann es vor ungefähr einem Monat. Es war Abend und mein Chefredakteur rief mich zu sich. Sie wollten mich sprechen, Chef. Wie? Ah ja, Fleming, setzen Sie sich. Danke, Chef. Bitte. Ja, sagen Sie, Fleming, haben Sie eigentlich Ahnung von Astronomie? Ja, aber klar, Chef. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und noch einer, Moment. Wie bitte? Pluto, den Pluto meine ich, Chef. Ja, die Planeten in der Reihenfolge ihrer Entfernung von der Sonne. So viel ist aus dem Schulunterricht gerade noch hängen geblieben bei mir. Ja, tadellos, Fleming. Damit haben Sie sich soeben einen Auftrag eingehandelt. Oh, ich springe aus den Schuhen vor Freude, Chef. Will ich auch hoffen, Fleming. Kennen Sie Dr. Abramowski? Oh Gott, was heißt kennen? Ich weiß, er ist der Big Old Man vom Universitätsobservatorium. Genau, interviewen Sie ihn. Er hat eine große Sache. Große Sache? Sagt er. Aha, Taxi? Bus. Naja, astronomisch gedacht kann eine große Sache ja allerlei bedeuten, Chef. Ein Komet, der die Erde streift. Oder die Sonne kältet allmählich aus und wir erfrieren alle der Reihe nach. Zuerst die Eskimos, zuletzt die Sudanesen. Die Sudanesen zuerst, Fleming, weil sie die Kälte am wenigsten gewöhnt sind. Bus. Vielleicht ein astrometrischer Beweis für die Existenz der Seeschlange. In diesem Fall würde ich sie mit dem Fahrrad losschicken, Fleming. Könnte ja auch sein, Chef, dass er meteorologische Störungen entdeckt hat, die auf geheime Atomexperimente zurückzuführen sind. Vielleicht bastelt irgendwer irgendwo an einer neuen Bombe herum. Oder die deutsche Petersilie wird mal wieder radioaktiv verhagelt oder der Asthma... Also gut, gebong Taxi. Aber einen unfrisierten Beleg will ich sehen, Fleming. Schwirren Sie schon ab. Danke. Wir hatten ein Geräusch unter dem letzten Satz. Ein, ich weiß auch nicht was. Vielleicht ist jemand mit dem Schuh gegen das Stativ gestoßen. Nee. Mikro erschüttern bedeutet Studiorunde. Ja, aber das kann eigentlich nicht sein. Wir hatten beide zu viel Abstand. Ich kann aber schneiden, Herr Benedikt. So, gut, Oschi. Bitte, geben Sie künftig ein bisschen acht. Entschuldige, Andy, aber von uns beiden ist es wirklich keiner gewesen. Irgendwas mit der Technik vielleicht. Na, nur nicht immer auf der Kleinen, wa? Technisch war alles bon. Ist ja gut, ja. Oschi. Na bitte, da war er jetzt schon wieder. Bei wegen Technik. Das kommt von draußen. Wir gehen der Sache nach. Vielleicht war es im Kellergeschoss. Ach so, der hat sich da einer schon eine Arche Noah zusammengearbeitet, wa? Oschi, das wird sich klären. Herr Fleming. Ja? Zur nächsten Szene. Dieses Gespräch mit Dr. Abramowski fand, wenn ich das richtig verstehe, nicht im Universitätsobservatorium statt. Es geht mir um die Akustik. Ja. Das war in seinem Büro. Normale Zimmergröße. Gut, dann bitte ich Sie und Herrn Toms nach nebenan in den kleinen Aufnahmeraum. Gut. Okay, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ja. Kommen Sie, Fleming. Ja, ich komme. Steffen? Ja? Du hast dann bis zur nächsten Chefredakteursszene noch eine Zigarettenlänge Zeit. Dachte ich mir. Wollte mir gerade eine anstecken. Ich hätte es bloß wiederfinden können. Das ist mir da runtergefahren. Hier, dicht beim Mikro. Ein tragischer Verlust bei Ihren Honoraren, wie? Quatsch. Man fragt sich trotzdem, wie so ein Ding plötzlich verschwinden kann. Also jetzt. Ruhe im Studio, wir fassen. Ja? Dieser Steffen wird noch mal an seinem Geiz eingehen. Wenn ihm das so noch Zeit bleibt. Ja, komischerweise kann ich meinen Blei auch nicht finden. Sprecherposition klar? Ja, das ist alles gecheckt, Meister. Na dann ab. Auf Zeichen, meine Herren. Hier nehmen Sie meinen Blei so lange, Oschi. Nee, danke. Ich hab meinen schon wieder. Der lacht da drüben in der Ecke. Ich frag mal bloß, wie der da hingekommen ist. Mit Hilfe von Kullern doch wohl. Gut. Aber wieso kullert der... Von alleine. Ihre Sorgen möchte ich haben, Oschi. So, ab die Post. Auf Zeichen, bitte. Es war sehr freundlich von Ihnen, so schnell zu kommen, Herr Fleming. Warum bringen Sie eigentlich die Geschichte nicht im Fernsehen? Es handelt sich um Folgendes. Weil das gute alte Dampfradio bei aktuellen Anlässen immer noch schneller am Ball ist. Und viel Zeit haben wir wirklich nicht zu verlieren. Sie loben das doch nicht im Ernst, Herr Benedikt. Nee, wa? Ich meine, das so ein Biest... Was heißt glauben, Oschi? Würde sich etwas ändern, wenn ich jetzt Ja oder Nein sage? Nee. Wie mein Olla immer sagte, das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sind. Wir hatten hier eine Panne, meine Herren. Bitte die Szene nochmal von vorn. Auf Zeichen. Es war sehr freundlich von Ihnen, so schnell zu kommen, Herr... Fleming. Herr Fleming. Nun... Es handelt sich um Folgendes. Für gewöhnlich geben wir Himmelskundler, möchte ich sagen, unsere Beobachtungen nicht durch die Presse bekannt. Wir veröffentlichen sie in Fachzeitschriften, deren Spezialisten Chinesisch wir mitunter selbst kaum verstehen. Diesmal aber, was ich zu sagen habe, muss so schnell wie möglich verbreitet werden. Ich habe etwas am Himmel gesehen, etwas, das mir ganz und gar nicht gefällt. Na, und was haben Sie da gesehen? Ein Kometen, eine Nova, ein schwarzes Loch? Ich weiß nicht nur nicht genau, was ich gesehen habe, Herr Fleming, ich weiß vor allem nicht, ob ich es wirklich wissen will. Sie machen mich neugierig, Herr Dr. Abramowski. Was es auch ist, in jedem Fall ist es erstaunlich genug, um veröffentlicht zu werden. Ich verspreche mir davon eine rasche Bestätigung meiner Beobachtungen und, ja, und meiner Befürchtungen. Naja, wir veröffentlichen alle Neuigkeiten, die zum Druck geeignet sind, oder eine ganze Menge von denen, die es eigentlich nicht sind. Das ist nun mal unser Beruf, Herr Dr. Abramowski. Also, was haben Sie denn gesehen? Einen Vogel. Ein was? Einen Vogel. Sie haben recht verstanden. Einen Vogel im All. Ich hatte mein Teleskop auf Pluto gerichtet. Pluto, Sie wissen? Natürlich, natürlich, natürlich. Der am weitesten entfernte Planet unseres Sonnensystems. 5000 Millionen Kilometer, glaube ich. 5750 Millionen Kilometer, genau. Das heißt von der Erde. Von der Sonne aus sind es fast 5900 Millionen Kilometer. Und aus dieser Entfernung? Aus dieser unglaublichen Entfernung sah ich einen Vogel. Hier. Überzeugen Sie sich selbst. Ein Foto, das ich geschossen habe. Aha. Sternenhimmel. Hübsch. Ich glaube, das Bild habe ich zu Hause in meinem Bertelsmann-Atlas. Kaum, Herr Fleming. Beachten Sie die Stelle, die ich weiß eingekreist habe. Tja. Eine Art heller Dunst? Lichtschimmer von Sternmyriaden. Aber darum geht es nicht. Etwas zeichnet sich dagegen ab. Ein Schatten. Hätten Sie vielleicht eine Lupe? Ich habe hier eine Detailvergrößerung. Bitte. Oh ja, danke. Nun, Herr Fleming, wofür halten Sie das? Wie sieht das aus? Ja, Sie haben recht. Sie haben recht, es hat Ähnlichkeit mit der Silhouette eines Vogels. Eines unvorstellbar großen Vogels. Der Pluto wirkt neben ihm wie ein Punkt. Sehr interessant. Sehr interessant, Dr. Abramowski. Aber es sind schon oft dunkle Flecken im All fotografiert worden, schwarze Nebel und sowas. Das ist richtig. Nur, ich habe zwei Aufnahmen gemacht. Hier die Vergrößerung der zweiten. Ja. Ja, ich sehe. Nämlich was? Die Silhouette hat sich verändert. In welcher Weise, Herr Fleming? Das, was auf dem ersten Foto wie ein erhobener Flügel aussieht, hat sich hier... Was? Gesenkt. Ja, auch die Kopfhaltung scheint verändert. Wie viel Zeit liegt zwischen den beiden Aufnahmen? 5 Minuten, Herr Fleming. Verdammt. Selbst wenn man die relative Position des Objekts in Betracht zieht, wie es durch die Parallaxe sichtbar wird, muss das Ding sich mit einer Geschwindigkeit von über 100.000 Kilometern pro Minute fortbewegt haben. Das wären... Moment. 6 Millionen Stundenkilometer. Unmöglich. Bei kosmischen Körpern ist das keineswegs unmöglich. Und das Ding ist ein kosmischer Körper, auch wenn es wie ein Vogel aussieht. Deshalb habe ich Sie hergebeten. Ich möchte, dass Sie darüber schreiben, sofort. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Naja, Stoff für eine Story gibt es allemal. Aber ob ein Mensch daran glaubt, das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Trotzdem muss meine Beobachtung veröffentlicht werden. Wichtig ist nur eines. An anderen Observatorien wird man aufhorchen. Man wird meine Entdeckung überprüfen. Und man wird meine Schlussfolgerungen bestätigen. Darauf kommt es mir an. Was es auch bedeutet, wohin es auch führt. Wir müssen die Wahrheit erfahren. Die Welt hat ein Recht darauf, die Gefahr zu erkennen, die ihr droht. Die Gefahr? Sie glauben, dass dieses vogelähnliche Ding da draußen eine Gefahr für uns darstellt? Ich glaube es nicht. Ich bin sicher. Da ist noch etwas. Etwas, das Sie als Laie nicht erkennen, was aber jedem Mathematiker auf den ersten Blick klar ist. Aha. Das Ding, was immer es sein mag, bewegt sich auf unsere Sonne zu. Danke. Ja, komme ich aber gleich mit meiner zweiten Szene. Ja, wenn die nochmal zurückgehen. Du. Käse, ne? Die ganze Sache. Also, viel ich weiß, hat doch dieser Dr. Abramowski später zugegeben, dass er sich geirrt hat. Naja, hat eingeräumt, dass er sich auch geirrt haben könnte. Das ist ein Unterschied. Heiße Schlote. Bitte? Ach, Sie wissen nicht, was heiße Schlote sind. Täuschen Sie sich. Ich weiß es auch erst seit einer Minute. Hier, der Zeitungsbericht. Submarine Magmakammern ergießen Glutflüsse durch sogenannte heiße Schlote in dem Golf von Mexiko. In der Ecke brodelt's doch ständig. Wie in der Tokyo Bay gestern. Die Startbahnen vom Haneda Airport sollen aufgeplatzt sein. Und ein paar garantiert erdbebensichere Hochhäuser sind eingestürzt. Ah, ja. Steffen, bitte. Ja? Die nächste Chefredakteurszene. Ach so, ja. Und wenn sich Herr Böhme dann gleich bereithalten würde. Ja. Ach, wer sagt's denn? Na, kommen Sie, Herr Kollege. Ja. Yeah. Herr Benedix, die Zitate... Die haben wir schon auf Band. Und spielen Sie ihn rein, Herr Fleming. Position wie vorhin, Steffen. Mm, okay. Und Herr Böhme, bitte in das kleine Studio. Ja. Nanu? Seit wann knallt denn die von selber zu? Bitte auf Zeichen. Ab. Da haben Sie uns was Schönes eingebrockt, Fleming. Ja, aber entschuldigen Sie mal, Chef, wieso ich? Sie waren es doch, der mich auf Dr. Abramowski ansetzte. Aber ich habe keinen Piep gesagt, dass Sie Ihren Schmonzes in diesem UVC-Schlangen- und Nessiton abfassen sollen. Ein bisschen ironisch, klar, schon wegen der Rückendeckung. Aber so. Nicht nur, dass Sie damit einen anerkannten Wissenschaftler wie Abramowski verprellen. Sie haben den Widerspruchsgeist gewisser Leute stimuliert. Die Ausgabe war noch keine Stunde auf den Straßen, da sind hier schon die Telefone heiß gelaufen. Ich spiele Ihnen mal ein paar Mitschnitte vor. Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber Ihren Vogel habe ich schon wiederholt am Himmel gesehen. Und zwar ohne Teleskop, mit bloßem Auge. Und nicht nur das, nein, ich habe ihn schreien hören. Ungefähr so, ra, ra, ra. Handelt es sich eindeutig um einen Luftaufklärer der Sowjets. Kenne mich aus, war schließlich lange Jahre bei der Zivilverteidigung. Bin neugierig, wann die Westmächte endlich energische Schritte... Befasse mich seit meiner Knabenzeit mit Ornithologie. Den Vogel des Dr. Abramowski identifizierte ich nach dem veröffentlichten Foto einwandfrei als einen rotbrüstigen Kleiber, der im Augenblick der Aufnahme vor das Objektiv geflattert sei. Und ich will rufen einen Adler vom Aufgang, dass er tue, was mein Anschlag ist, sagt der Prophet. Was aber ist des Herrn Anschlag? Es ist das Ende allen Fleisches, das vor ihm kommen soll, wie geschrieben steht im Buche der Enthüllungen. Naja, das sind die üblichen Spinner. Abwarten, das kommt noch grimmiger. Na, ihr habt vielleicht niedliche Sorgen, ihr Flaschen von der Presse. Als ob sich nicht genug Wichtigeres täte, um darüber zu berichten. Die Katastrophe in Italien zum Beispiel auf den Pellegrinischen Feldern. Der ganze mürbe Tuffboden zwischen Pozzoli und der Solfatara. Einfach weggesackt. Zig Quadratkilometer. Ich komme gerade von da. Hab als einer der letzten die Autostraße nach Norden passiert, die jetzt im Eimer ist. Vergraben unter einer Moräne von Schwefelschlamm, der sich auf Neapel zuwälzt. Ja, aber das haben wir doch gebracht. Ja, aber auf der dritten Seite. Angeblich ohne den nötigen Wupp-Dich. Ohne befriedigende Erklärung der abyssischen Unruhen, von denen die Erdrinde in letzter Zeit heimgesucht wird. Woher wir diese Erklärungen allerdings nehmen sollen, das verrät uns keiner. Am wenigsten dieser blähkröpfige Neapelfahrer. Er regt sich nur auf, dass wir ihren blöden Vogel auf Seite 2 bringen. Was heißt hier mein blöder Vogel? Er ist auch Ihrer Chef. Und vor allem ist er der von Dr. Abramowski. Und dann hier ein Beschwerdewisch vom Zentralrat der Lehrervereinigung. Übler Einfluss des Sensationsjournalismus auf die Jugend. Sie wollen unser Blatt boykottieren. Moment mal. Zeitlupe, Chefredakteur Sievers. Was? Moment mal. Associated Press. Oh, oh, oh. Yes, Mr. Knoll? Sprechen Sie ruhig Deutsch, Herr Sievers. Meine Eltern stammen aus Hamburg. Ah, Herr Sievers, ja. Es geht um Folgendes. Wir möchten Sie bitten, uns alles verfügbare Material über den Fall Starbird, Sternenvogel, zu schicken, ja? Damit wir es veröffentlichen. Ein Dutzend amerikanischer Observatorien an der Spitze Mount Palomar hat Dr. Abramowskis Beobachtungen inzwischen bestätigt. Wie Sie wissen, Herr Siever, sind uns nahezu 2000 Blätter angeschlossen. Ja, natürlich, Mr. Knoll. Ich veranlasse sofort alles Nötige. Sehr schön, Herr Siever, sehr schön. Wir sind uns also schon einig. Nun, ich nehme an, dass Vertreter gewisser anderer Journale sich in derselben Sache bald ebenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen werden. Ein paar von den Burschen düsen wahrscheinlich bereits über den Teich. So ist es vielleicht nicht ganz unnötig, vorbeugend darauf hinzuweisen, dass das AP bei Ihnen als Erster am Ball war. Sie können sich auf mich verlassen, Mr. Knoll. Fein, Herr Siever, fein. Wann spätestens brauchen Sie das Material, Mr. Knoll? Gestern, Herr Siever, gestern. So long. Ja. Mann, Fleming, wissen Sie, was das bedeutet? Mein Vogel ist die Sensation des Jahres. Chef, mein Vogel, mein blöder Vogel. So, hier bringen wir dann diesen Originalmitschnitt von der Heidelberger Schlossterrasse, Oschi. Direkt im Anschluss, Herr Benedikt? Ja, aber das machen wir später. Was? Herr Fleming, bitte jetzt Ihren Zwischentext, Seite 18. Anschließend gleich die zweite Abramowski-Szene. Herr Benedikt, wieder auf Zeichen? Ja, aber am anderen Mikro. Gut. Selbe Position wie vorhin. Ja. Seite 4. Vom fünften Tag an konnte man den schwarzen Fleck bereits durch jedes mittelgute Teleskop erkennen. Noch vor Ablauf der zweiten Woche genügte dazu jedes Fernglas. Und Mitte der dritten Woche war der Vogel bereits so groß geworden, dass man ihn mit bloßem Auge ausmachen konnte. Da war das Geräusch von vorhin wieder drunter, Herr Benedikt. Hat aber nicht gestört. Sagen Sie, Oschi, kommt da nicht gleich im Anschluss das Interview mit diesem Wiener Populärwissenschaftler? Also nur weiß ich, warum hier die Stifte kullern. Der Boden ist schief. Professor Leitheb, meinen Sie, wollen wir das stehen lassen? Würde sagen, ja, schneiden können wir später immer noch. Hören wir doch mal rein. Herr Professor Leitheb, eines der großen Rätsel, vor die uns das unbekannte Flugobjekt im Weltraum stellt, ist sein rhythmischer Flügelschlag. Immer wieder weisen hartnäckige Physiker darauf hin, dass Flügelschlag im Vakuum sinnlos sei, da es dort ja keine Windströmungen gibt, die heben und tragen können. Das ist einer der berühmtesten Irrtümer, Herr... Schratt. Herr Schratt. Erstens muss es nicht Windströmungen heißen, sondern Luftströmungen. Was aber ist Luft, Herr... Schratt. Herr Schratt, was ist Luft? Luft, ja, Luft ist das, woraus unsere Erdatmosphäre besteht. Unsere Erdatmosphäre. Nun wissen wir aber seit Einstein, dass es auch so etwas wie eine interstellare Atmosphäre gibt. Das Weltall ist angefüllt von unendlich fein verteilter Materie, über deren Beschaffenheit wir zwar nichts wissen, die aber nichtsdestoweniger vorhanden sein muss. Weil ohne sie zum Beispiel der Funkkontakt zwischen einer Raumfähre und ihrer Bodenstation nicht möglich wäre. Und diese interstellare Atmosphäre soll einen Vogel tragen können, Herr Professor? Tragen ist schon wieder ein falsch gewählter Ausdruck. Tragen, das setzt ja eine zu überwindende Schwerkraft voraus. Im schwerelosen Raum hingegen geht es nur um die Vorwärtsbewegung, um den axialen Schub. Aber... Kann die interstellare Atmosphäre dem Flügelschlag eines Vogels genügend Widerstand entgegensetzen, um diesen axialen Schub zu gewährleisten? Dem Flügelschlag eines Spatzen allerdings nicht. Wir haben es aber hier mit einem Vogel von über 200.000 Kilometern Spannweite zu tun. Und für den ist die interstellare Atmosphäre so dicht wie die Luft für den Spatzen. Ein hochinteressanter Erklärungsversuch, Herr Professor Leitheb. Wie aber auch zum Beispiel die Horowitzsche Lichtenergietheorie... Die ich ablehne. Horowitz. Aber Wissen, Herr Professor Leitheb, ich meine wirklich Wissen. Wirklich Wissen tun wir natürlich gar nichts, Herr... Schratt. Herr Schratt. Angesichts dessen, was da draußen auf uns zukommt, sind all unsere wissenschaftlichen Disputationen leere Wortglauberei. Nur eines steht fest. Es ist unleugbare Tatsache, das Ding fliegt. Das Ding flog. Bei Anbruch der vierten Woche erreichte es den Jupiter und ließ diesen Riesenplaneten neben sich winzig erscheinen. Ja, Fleming, nun bin ich da, wo ich hin wollte. Und was habe ich davon? Die Welt erkennt die Gefahr, aber sie kann nichts dagegen unternehmen. Der Vogel nähert sich bereits dem Mars. und er hält nach wie vor Kurs auf die Sonne. Ja, man fragt sich, wieso seine Anwesenheit nicht die galaktische Ordnung durcheinander bringt. Eine Kreatur seiner Größe und Gravitation, nach den bekannten Gesetzen müsste er längst unser Planetensystem durcheinander geworfen haben. Nach den bekannten Gesetzen? Wir stehen hier vor etwas Fremdem, vor einem völlig neuen Phänomen, Fleming. Wer weiß, welche Gesetze für den Vogel der Zeit gelten? Den Vogel der Zeit? Moment. Woher kenne ich denn das? Aus den Sinnsprüchen des Zeltmachers. Ja, natürlich, Oma Ichariam. Wer einen kurzen Weg zu fliegen hat, der Vogel der Zeit. Und sie, der Vogel spreitet seine Schwingen. Omar war nicht nur ein Dichter, er war auch Astronom. Ja. Er muss etwas gewusst oder zumindest geahnt haben. Wie so viele Menschen des Altertums. Sie müssen wissen, Fleming, ich habe in den vergangenen Wochen eine Menge Nachforschungen angestellt. Erstaunlich, wie viele alte Schriften einen großen Vogel aus dem All erwähnen. Ja, das stimmt. Wir haben diese Hinweise bis jetzt nicht nach ihrer wahren Bedeutung erkannt. Sie erschienen uns als primitive Phantastereien. Erst jetzt beginnen wir, ihre große, ihre folgenschwere, ja ihre vitale Bedeutung zu erkennen. Ja. Und was meinen Sie damit? Mythen, Legenden, die Weisheit 100 entschwundener Rassen. Der Mythos der Maya von der Weltraumschwalbe. Der Kululkan der Tolteken. Die gefiederte Schlange mit der Vogelmaske und dem Ruf Tiwitoshan. Flieh meinen Zorn. Der russische Feuervogel. Der Phönix der Griechen. Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich ein Vogel ist. Ein Vogel, eine Flugechse, irgendeine geflügelte Sternraumkreatur. Konzipiert und gediehen nach einem uns unbekannten schrecklichen Gesetz. Ist der Name so wichtig? Naja. Vielleicht, ja sogar ganz sicher, handelt es sich um eine Lebensform, die jeder uns Geläufigen völlig unähnlich ist. Um ein Wesen, das zu beschreiben wir nicht Worte haben. Ja. Die Phönizier verehrten den Vogel, der war und wieder sein wird. Die Perser fabelten von einem himmelentsandten Riesenvogel. Fabelten sie wirklich? Dann gibt es noch die orientalische Legende vom Vogelgott Abraxas, der die Welten beherrscht und hervorbringt. Der die Welten hervorbringt, ja. Warum sollte er sonst kommen? Sagt Ihnen seine ungeheure Größe nichts? Wie bitte? Ja, na, ich verstehe nicht. Fleming, was ist die Erde? Die Erde? Die Erde ist die Welt, auf der wir leben. Ein Planet. Gut. Aber was ist ein Planet? Ein Wandelstern, Teil der Sonnenfamilie. Sagen Sie das, weil Sie es wissen? Oder weil Sie es so in der Schule gelernt haben? Ja, weil ich es in der Schule gelernt habe, natürlich. Aber was soll sie denn sonst sein? Darüber hat man viele Theorien entwickelt, Fleming. Theorien, die den Stellenwert unserer Erde bestimmen sollen, in diesem winzigen Segment des Universums, das wir Sonnensystem nennen. Es gibt zum Beispiel die Kant-Laplace'sche Nebularhypothese, der gemäß die Erde und ihre Schwesterplaneten kleine, von der Sonne abgestoßene Kugeln sind, die in ihren Bahnen erkalteten. Ja. Mhm. Diese Hypothese hat Carl Friedrich von Weizsäcker zu verbessern gesucht, indem er uns zum Abfallprodukt einer etwas dubiosen Zweitsonne degradierte. Andere Theorien wiederum fußen auf der Annahme, dass vor Jahrmillionen ein abdriftender Fixstern mit unserer Sonne kollidierte. Das bedeutete die Geburt unseres Planetenreigens aus einem gigantischen, feuersprühenden Zusammenstoß im All. Hat diese Theorie viele Anhänger? Jede dieser Theorien ist im Wandel der Zeiten und Ansichten sowohl bestätigt als auch bestritten worden. Keine konnte bis jetzt ganz bewiesen oder widerlegt werden. Ich habe aber noch eine andere Theorie anzubieten, eine, die, soviel ich weiß, noch nie dargelegt wurde, die jedoch genauso gut verfechtbar ist wie alle anderen, die ich erwähnt habe. Und die mir, nach dem, was wir heute wissen, probabler erscheint als alle anderen. Meine Theorie geht dahin, dass die Erde und ihre Schwesterplaneten überhaupt nichts mit der Sonne zu tun haben. Dass sie nicht Mitglieder der Sonnenfamilie sind und es auch niemals waren. Dass die Sonne an unserem Himmel nichts weiter darstellt als, sagen wir, als eine praktische Einrichtung. Praktische Einrichtung für wen oder was? Für den Vogel. Für den großen Vogel, der unsere Mutter ist. Fleming, Können Sie sich vorstellen, dass unsere Sonne ein kosmischer Brutapparat sein könnte? Ein Brutapparat? Mhm. Dass die Welt, auf der wir leben, ein Ei sein könnte? Ein Ei? Oh, aber das ist Wahnsinn. Finden Sie? Sie haben die Fotos gesehen. Sie kennen die Berichte. Sie beobachten seit Wochen, wie das Ungetüm näher und näher kommt. Und Sie sagen, meine Theorie sei Wahnsinn? Aber Doktor, ein Ei. Eier sind oval, die Erde ist rund. Zunächst mal, Fleming, ist die Erde nicht rund, sondern spheroid. An den Polen abgeplattet. Außerdem sind keineswegs alle Eier eiförmig. Die Eier des Regenpfeifers zum Beispiel sind birnenförmig. Die des Moorhuhns zylindrisch. Der Steißfuß legt sogar doppelt kegelförmige Eier. Es gibt alle möglichen Eiformen. Und die Eier der Eulen, Fleming, sind spheroid. Wie die Erde. Ja. Wissen Sie, dass die Kogi, die vorkolumbianischen Peruaner, ihren Obergott als Eule darstellten? Und die Welt, Fleming. Die Welt dachten sie sich als riesiges kosmisches Ei. Aber ein Ei. Ein Ei hat eine Schale. Unsere Erde auch. Die Silikatschale oder Erdrinde. Dicke, durchschnittlich 65 Kilometer. Zum Vergleich. Der Äquatorialradius der Erde beträgt 6.375 Kilometer. Verhältnis etwa 1 zu 100. Wie beim Ei. Aber die Oberfläche beim Ei ist glatt. Bei der Erde aber... Fleming. Die höchste Erhebung der Erde ist der Mount Everest. 9.000 Meter. Ja. Tiefste Ausbuchtung. Die Challenger 2 Tiefe im Pazifik, 10.800 Meter. Eben. Das macht einen Höhenunterschied von noch nicht 20.000 Metern. Um diese Unregelmäßigkeiten auf einem 30 Zentimeter großen Erdmodell zu spüren, müssten Sie die Finger eines Blinden haben. Nein, Fleming, die Erde ist glatt wie ein Ei. Gut, aber Sie übersehen das Wichtigste. In Eiern entwickelt sich Leben. Sie enthalten die Brut der Kreatur, die sie gelegt hat. Diese Brut beginnt, wenn die Schlüpfzeit gekommen ist, die Schale von innen aufzupicken und... Und? Warum sprechen Sie nicht weiter, Fleming? Mein Gott. Sie sagen es. Mein Gott. Ihr Gott. Unser aller Gott. Sie kennen sicher Hesse. In einem seiner Bücher, ich glaube, es ist der Demian, finden sich folgende Zeilen. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Der Vogel fliegt zu Gott. Der Gott heißt Abraxas. Ich war damals dumm und eitel genug, aus diesem Gespräch journalistisches Kapital zu schlagen. Alles hat sich geändert seitdem. Alles. Auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen, dass wir auf einer Zeitbombe sitzen und sich besonders, was die Alltagsbereiche betrifft, in Zynismus und geflissentliche Ignoranz flüchten. Die Alltagsbereiche. Und was geschah oben? In jenen höheren Rängen, von denen aus bekanntlich, ob nun auto- oder demokratisch, die Geschicke dieser Welt gelenkt werden? Dort wurde, wie stets in Fällen internationaler Ratlosigkeit, eine internationale Konferenz einberufen. Ratlosigkeit in höheren Rängen hat etwas ungemein Diätenträchtiges. Delegierte, die wissen, was ihnen wohltut, werden also Konferenzen wie diese so weit als möglich in die Länge ziehen. Als probates Mittel hierfür, den überdies den Anschein sachlichen Eifers zuverlässig weckt und wahrt, gilt die Einvernahme sogenannter Sachverständiger. Von diesem guten alten Brauch wussten schon Bruno und Galilei ein Lied zu singen. Man zog also Sachverständige zu, einen kompetenter als den anderen und endlich, als gar kein Ausweg mehr offen stand, sogar Dr. Abramowski. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass der Vogel oder wie immer Sie das krallenbewehrte, geflügelte Wesen da draußen nennen wollen, aus den Tiefen des Alls gekommen ist, um nach seinem Gelege zu sehen. Gelege? Jawohl, nach seinem Gelege. Bestehend aus 9 Eiern, die er vor Äonen im Wärmebereich unserer Sonne abgelegt hat. Eier von verschiedener Größe. Deshalb in verschiedenen Abständen und mit verschieden langer Umlaufzeit verschieden schnell rotierend. Er weiß, dass seine Jungen demnächst schlüpfen werden und hält sich bereit, Ihnen dabei zu helfen. Wir alle haben wohl schon beobachtet, wie Vogelmütter vorgehen, um ihre Küken aus der Schale zu befreien. Sie leiten diese Aktion niemals selbst ein. Ihr Instinkt sagt ihnen mit untrüglicher Sicherheit, in welchem Ei sich Leben entwickelt hat und in welchem nicht. Taube Eier rühren sie niemals an. In diesem Umstand, meine Herren und Damen, liegt unsere einzige Hoffnung. Die Schale der Erde ist 65 Kilometer dick. Wir haben Ingenieure und Techniker und wir haben die Atombombe. Wenn die Menschheit weiter existieren will, muss das Wirtstier im Innern der Erde, für das wir nichts weiter als Parasiten sind, sterben. Das ist die einzige Lösung, die ich anbieten kann. Die Konsequenzen überlasse ich Ihrer Weisheit. Wir werden niemals zulassen, dass sich unser Land durch die Vergeudung von Atomwaffen für dubiose Zwecke, das hat Einigungstechnik, völlig entblößt. Das Ganze ist ein imperialistischer Trick, um unterirdische Atomversuche in gigantischen Ausmaßes zu kaschieren. Das typisch ist deutsche Schizophrenie in puncto Asylanten auf Humanwaffen und ein Himmelswesen solcher Größenordnung muss eine Seele besitzen und steht damit unter dem Schutz der Kirche, die die Zerstörung werdenden Lebens strikt ablehnt. Angenommen, sie töten das Vieh wirklich. Sollen wir vielleicht in alle Ewigkeit auf einem krepierten Vogel durchs Weltall fliegen? Wer soll es überhaupt machen? Ja. Wann und wo? Wer übernimmt die Verantwortung? Dr. Abramowski, in das unabänderliche politischer Spielregeln ergeben, kehrt nach Haus zurück, während die Herren sich immer noch erbitterte Redeschlachten lieferten. Und der Vogel bewegte sich weiter auf die Sonne zu. Die vierte Woche brach an, als er die Umlaufbahn des Jupiters kreuzte. Zwei Tage später hatte er den Mars hinter sich gelassen. Groß und drohend, mit langsam schlagenden Fittichen, bewegte er sich auf uns zu. Noch 8 Stunden bis Orbit Terra. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Vogel aus dem All lässt die Erde links liegen. Wie bereits in den Mittagsnachrichten gemeldet, zog die angebliche Mutter unseres Planetensystems im Laufe des heutigen Tages bei einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 10 Millionen Stundenkilometer über den leicht bewölkten Himmel der westlichen Hemisphäre in Richtung Sonne an uns vorüber, wobei ihre Entfernung im Durchschnitt das 35-fache des Erddurchmessers betrug. Größere Schäden durch Störung der Gravitation wurden nicht gemeldet. Außer, dass die Plotter rings um die Erde verrückt spielen. Bitte, was sind Plotter? Elektronische Messgeräte auf Forschungsschiffen. Sie tasten den Meeresboden auf Veränderungen ab und geben so ein grafisches Bild der Vorgänge in der Tiefe. Hier. Sehen Sie sich das mal auf dieser Weltkarte an. Was fällt Ihnen auf? Ja, unregelmäßige weiße Linien, teils entlang der Küsten, teils in den Weltmeeren verlaufend. Mhm. Sehen aus wie die Frakturlinien einer zerbrochenen Vase, die man wieder gekittet hat. Mhm. Vielleicht sollte man eher von Sollbruchstellen sprechen. Der Philippinengraben, die Gräben längs der japanischen Inselkette und so weiter. Stoßkanten riesiger Festlandsschollen. Afrikanische, indisch-australische, eurasische, pazifische Platte. Ja. Die künftigen Scherben unserer Vase. Nur, dass diese Scherben niemand wieder kitten wird. Und diese Scherben, Fleming, diese ungeheuren Erdplatten, sind seit gestern in Bewegung geraten. Sie schieben sich gegeneinander, überall auf der Welt. Immer entlang dieser weißen Linien, die man übrigens den Feuergürtel der Erde nennt. Die Meeresbiologen melden Unruhen in der Tiefseefauna. Die Tiere flüchten sich in die Flachseen und gehen dort natürlich ein, zu Hunderttausenden. Dass die Vulkane aller 5 Kontinente wie wild um sich spucken, versteht sich am Rande. Aber sonst, wie wir gehört haben, gibt es größere Schäden nicht zu vermelden. Wenigstens war die Geschwindigkeitsangabe korrekt. 10 Millionen Stundenkilometer. Demnach müsste der Vogel jetzt angelangt sein. Angelangt? Wo? Beim Merkur, Fleming. Ich verstehe nicht. Kommen Sie mit und Sie werden verstehen, was ich sagen will, wenn meine Theorie stimmt. Und ich fürchte sehr, dass sie stimmt. Bitte, kommen Sie. Ins Observatorium? Sie kennen den Weg ja bereits. Ja. Sagen Sie bitte, der Merkur, das ist doch der kleinste der Planeten, nicht wahr? Und der Sonnennächste, seit Vulkan vor mehreren Jahrhunderten verschwunden ist. Wollen Sie damit sagen, es hätte früher einen 10. Planeten gegeben? Er muss in die Sonne gestürzt sein. Über exzentrische Umlaufbahn wahrscheinlich. Aha, ja, und weshalb sucht der Vogel Ihrer Meinung nach den Merkur auf? Weil der als erster ausgebrütet sein dürfte, Fleming. Abgesehen von seiner Kleinheit und Sonnennähe, er besitzt auch kaum Atmosphäre. Deshalb herrschen auf seiner Oberfläche Temperaturen bis plus 400 Grad Celsius. Donnerwetter. So, bitte. Ich darf vorausgehen. Natürlich. Der Refraktor ist schon ausgerichtet. Ich öffne nur noch die Kuppel. Während der Abenddämmerung ist Merkur am besten zu beobachten. So, noch eine kleine Korrektur am Vertikalkreis. So. Dies ist nicht Mount Palomar, aber für den Zweck genügt es. Hier. Sehen Sie? Die Scheibe im unteren Bildbereich? Gelblich bis kupferfarben. Das ist er. Genießen Sie den Anblick. Der alte Kopernikus soll auf dem Totenbett bedauert haben, dass er nie den Merkur gesehen hat. Ja, warum denn nicht? Weil er so klein ist? Die berühmte Laienfrage. Nein. Sondern weil Kopernikus niemals südlicher als bis Rom gekommen ist. Die Observationsbedingungen für den Merkur sind am günstigsten in der Äquatorialzone, wo die Ekliptik steil unter den Horizont sinkt. In nördlichen Breiten wird die Beobachtung doch sehr beeinträchtigt durch Dunstbänke, die den Gesichtskreis umlagern. Ah ja, diese milchigen Schwaden. Das sind nun wieder außergalaktische Nebel, Fleming. Sternsysteme wie unsere Milchstraße, Welteninseln. Andernfalls würde der Merkur sich ja nicht vor ihnen abzeichnen. Ja, ja, ja. Aber wollen Sie nicht selbst? Danke, Fleming. Ich habe mir das, was nun jeden Augenblick geschehen muss, so genau auskalkuliert, dass ich es lieber nicht sehen möchte. Sie können es mir ja beschreiben. Eine gute Vorstudie für den Artikel, den Sie sicherlich noch heute Nacht verfassen werden. Können Sie den Planeten genau erkennen? Ja, bis auf die Ränder. Die erscheinen mir unscharf und dunkel. Natürlich. Die Merkurbahn verläuft stark exzentrisch. Dadurch ergibt sich für den Beobachter eine Scheinschwankung, die sogenannte Libration, die die Randregionen verschwimmen lässt. Außerdem habe ich einen Filter vorgeschaltet zur Bildberuhigung. Die Luftturbulenzen sind doch beträchtlich. Deshalb fotografiere ich auch nicht. Das werden ohnehin andere für mich erledigen. Seltsam. Was? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Auf der Oberfläche? Bräunliche Schattenstreifen. Ja, wie ein unregelmäßig geknüpftes Netz überzieht den ganzen Planeten. Täler und Wüsten. Das Tal der Zeit, das Tal des Neptun, die Wüste des Atlas, die Wüste des Phönix. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen vom Feuergürtel der Erde erzählt habe? Nun, nicht nur die Erde besitzt solch ein System von Sollbruchstellen. Und es... Nein, das muss eine Täuschung sein. Unmöglich auf so ungeheure Distanz. Ich sehe eine... Was sehen Sie, Fleming? Sagen Sie es. Entlang diesen Sollbruchstellen ein Pulsieren, als ob eine Kraft rhythmisch von innen... Nein. Oh Gott, nein. Wie sagen die Blinden, sprich, damit ich sehe, Fleming. Oh mein Gott, dieser Schatten, dieser riesige Schatten. Das schwarze Flügelpaar vor dem Himmel, regungslos. Abraxas. Der Hals mit dem geschnäbelten Kopf nach unten gereckt. Und jetzt habe ich's gesehen. Für einen Moment habe ich's blinken sehen, sein Auge. Abraxas. Dieses rotgläserne, lidlose Auge. Es starrt hinunter auf den Merkur, es beobachtet. Beobachtet das Pulsieren, dieses regelmäßige, rhythmische Klopfen von innen. Beschreiben Sie, was Sie sehen. Nichts. Der Vogel deckt den Planeten ab. Jetzt. Eine Wendung, die Sicht ist wieder frei und die Merkurhülle platzt auf. Wo? Neben Ihnen auf dem Beitisch liegt eine Merkurkarte. Zeigen Sie mir, wo der Riss entsteht. Hier. Genau auf dem Nullmeridian, 30 Grad Ost. Im Tal der Zeit. Wie ich vermutet habe, die schwächste Stelle. Der Riss wird breiter. Etwas quillt hervor, eine Masse. Grässlich blau-rot. Das Blut einer sterbenden Welt. Es zerstäubt sich im All. Und der Vogel? Er schwebt darüber, auf der Stelle, wie ein spähender Falke. Und jetzt? Sprechen Sie, Fleming. Etwas taucht aus dem Riss auf. Ein Schnabel. Er stößt um sich. Erweitert den Riss. Berstungsaufbrüche ringsumher. Sicher nicht ringsumher. Wahrscheinlich im Südwesten, zur Wüste Jovis und nordöstlich zum Lykäischen Becken. Die nächste Perfraktur dürfte in der südlichen Polarregion erfolgen. Entweder über die Marianische Mulde oder entlang der Senke des Pan. Letzteres nehme ich an. Genau Kurs Süd. Gerade schlitzt es die Linie auf. Sie haben recht, als ob sie perforiert wäre. Sie haben es wieder gewusst. Aber wie weiß das verdammte Vogeljunge, wo es durchbrechen muss? Es folgt dem schwachen Schimmer von Sonnenlicht, der durch die Nahtlinien der Schale drängt, Fleming. Das Wesen im Schoß unserer Erde ist dabei, es ebenso zu machen. Der Feuergürtel, Sie erinnern sich. Ja, dann müsste die Erdrinde ja strahlendurchlässig sein. Sie ist es, Fleming. Sie leuchtet wie jeder Himmelskörper. Reflexion von Sonnenlicht. Irrtum, Fleming. Radiäres Eigenlicht. Ich denke, es gibt keinen Glutkern im Erdinnern. Es gibt Leben im Erdinnern, Fleming. Leben ist astrale Strahlung. Ein Kopf. Ein Kopf, ein nackter Kopf. Die Augen von Haut überzogen. Er zuckt hin und her auf den mageren Hals. Er sperrt den Schnabel auf. Er schreit. Das Ding stößt einen Schrei aus. Was für ein Glück, dass wir ihn nicht hören. Es ist der Jubelschrei eines Lebens, das sich aus milliardenjähriger Haft erlöst sieht, Fleming. Zugleich das Signal für die Mutter, ihr Junges vollends zu befreien. Und schon macht sie sich an die Arbeit. Schlagende Flügel, ein hauender Schnabel. Der Planet fällt nur so auseinander. Eine kosmische Katastrophe und bei völliger Stille. Was macht das Vogeljunge? Es trocknet sein Gefieder an der Sonne. Ein vielseitiger Brutapparat, unser Zentralgestirn. Es wird vermutlich gleich noch als Abfallverteger fungieren. Für die nutzlos gewordenen Eierschalen, meine ich. Die kläglichen Überreste einer Welt. Was uns noch bleibt, ist eine Geigenfrist. Und die Frage, wie wir sie nutzen wollen. Denn dass wir als Nummer 2 an die Reihe kommen werden, steht fest. Wenn es nach der Größe geht, käme vorher noch Mars. Es geht nicht in erster Linie um die Größe, Fleming. Sondern um den Sonnenabstand, dann wäre Venus die nächste. Sie übersehen den Faktor Albedo, Fleming. Keine Ahnung, was das ist. Albedo nennt man das Verhältnis zwischen reflektiertem und aufgestrahltem Sonnenlicht. Und das ist bei der Erde kleiner als bei der Venus. Bei Mars wird das kompensiert durch seine größere Entfernung von der Sonne. Ergo, wir sind dran. Und wann, Doktor Allwissend? Tut Buße, denn die Zeit ist nah, von der geschrieben steht im Buch der Enthüllungen. Tut Buße, denn das große Schreckliche zieht auf am Himmel, zu richten all jene, die ihre Tage hinbrachten mit Spott und ihre Nächte in Wollust. Tut Buße! Endlich wachte die Menschheit auf und entschloss sich zu handeln. Vergessen waren Selbstsucht und Habgier, politische Unstimmigkeiten, Zank und Streit. Man begriff, dass unsere Welt vom Untergang bedroht war. Bitte! Bitte, meine Herren, keine Panikmache! Nach neuesten Meldungen hat der Vogel unserer Erde den Rücken gekehrt und sucht nach dem Planeten Vulkan, der einst irgendwo zwischen Merkur und Venus seine Bahn zog, ehe er in die Sonne stürzte. Wir haben also noch etwa 2 Wochen Zeit, die geplanten Gegenmaßnahmen durchzuführen. Welche Maßnahmen? Bitte. Bergbaufachleute, Spezialisten für Underground-Engineering und Kernphysiker arbeiten fieberhaft am größten Projekt der Menschheitsgeschichte. Von der auf Meereshöhe liegenden Sohle eines Meteorkraters in Arizona treiben sie einen Schacht ins Erdinnere vor, tief genug, um dem Ungeheuer dort unten mit Nuklearwaffen zu Leibe zu rücken. Aber meine Damen und Herren, es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Denn das Leben im Schoß der Erde muss zerstört sein, ehe der Vogel die nutzlose Suche aufgibt und zurückkehrt. Die Männer im Meteorkrater schuften Tag und Nacht in einem Tempo, das bisher nicht für möglich gehalten wurde, während Millionen Objektive unausgesetzt den Himmel absuchen. Wenn der Vogel aus Richtung Venus kommt, hier eine leere Schale, ein taubes Ei vorfindet, wird er seinen Weg zum Mars fortsetzen. Sollte jedoch... Verzeihung, aber ich glaube, ich muss unterbrechen. Die Pauken liegen ja noch immer drunter. Die sollten doch längst ausgeblendet sein. Bitte, hallo? Hallo, hören Sie mich? Die Pauken! Hallo! Hallo, hört mich denn keiner? Na, das ist doch... Ja, machen die Pause in der Regie? Hallo! Mann, Fleming, Sie sind ja noch immer da. Ziehen Sie bloß Leine, Sie ahnungsloser Prophete, Sie! Ja, aber ich verstehe nicht. Nee! Vielleicht verstehen Sie nicht. Der Kasten hier, der kracht nämlich jeden Moment zusammen. Oh mein Gott. Wenn Sie noch lange warten, können Sie ihm das persönlich sagen. Los, Mann, kommen Sie mit! Wohin? Hoffnung wieder alle Einsicht. Das war der Grund, warum ich dieses Manuskript schrieb. Die Hoffnung hat getrogen. Der Wettlauf mit der Zeit ist verloren. Ein paar Stunden mehr, eine einzige Stunde mehr, hätte vielleicht ausgereicht, uns zu retten. Die Zeit wurde sehenden Auges vertan. Das ist die wahre Ursache unseres Untergangs. Nicht das Wesen, das in diesen Augenblicken unter unseren Füßen begonnen hat zu klopfen. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir in einer Wiederholung aus dem Jahre 1987 Sternenvogel, Hörspiel von Hermann Motschach nach einer Erzählung von Nelson Bond. Die Rollen und ihre Sprecher waren Fleming, Volker Spahl, Regisseur Hermann Treusch, Tontechniker Heinz Schimmelpfennig, Chefredakteur Gustav Grohme, Dr. Abramowski Jochen Nix, Mr. Knoll, Associated Press, Klaus Beusen. Außerdem wirkten mit Johanna Bucher, Eike Gallwitz, Klaus Hämmerle, Klaus Plenkers, Helmut Zuber und Gerhard Winter. Ton und Technik Jochen Brandhoff und Brigitte Laugwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.